Schon zu der Polizei ganz auf dem Stoff, ist es besser nicht fit, das ist nicht sicher. Stimme an Homer, nur Löhne auf den Set. Was wird so hingenommen, es gibt wohl keine, die ihr seht. Ja, die Rede ist von Deutschland, ihr habt davon gehört. Hier ist es leicht einmal zu schreien, doch gibt niemand, den das stört. Und jetzt stehst du da, was Mensch wie du und ich. Und die Wahrheit schlägt dir pausenlos, mitten ins Gesicht. Wake up to Germany, whoa! Blick in Lärm, ich stehe stramm, deine Fresse passt nicht an. Wake up to Germany, whoa! Geh deine Nummer rein, ich kann jetzt endlich stolz, deutsch zu sein. Wake up to Germany, whoa! Blick in Lärm, ich stehe stramm, deine Fresse passt nicht an. Wake up to Germany, whoa! Geh deine Nummer rein, ich kann jetzt endlich stolz, deutsch zu sein. Welcome to Germany, welcome to Germany. Blick gerade, stehe stramm, als deine Fresse passt dich an. Welcome to Germany, welcome to Germany. Zieh deine Nummer rein, ich hab mir ziemlich stolz, deutsch zu sein. Welcome to Germany, welcome to Germany. Blick gerade, stehe stramm, als deine Fresse passt dich an. Welcome to Germany, welcome to Germany. Zieh deine Nummer rein, ich hab mir ziemlich stolz, deutsch zu sein. Welcome to Germany, whoa. Blick gerade, stehe stramm, als deine Fresse passt dich an. Welcome to Germany, whoa. Zieh deine Nummer rein, ich hab mir ziemlich stolz, deutsch zu sein.